7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe. Ich möchte euch natürlich am Anfang wieder darum bitten, folgt MMA Radio auf Twitter, einfach unter @mmaradio.de, liked MMA Radio auf Facebook, einfach nach MMA Radio auf Facebook suchen. Gebt uns bitte 5-Sterne-Bewertungen. Ich sage absichtlich uns, denn es gibt ja neben dem MMA-Radio-iTunes-Feed auch noch Non-PG, WhatsApp, 4-Ecken-2-Elfer und den Non-PG-Wrestling-Feed. Mir wäre es recht, wenn ihr alle Feeds irgendwie mal bewerten könntet. Ich kann euch versprechen, das sind alles Qualitätsprodukte, zwinker, zwinker. Außerdem könnt ihr Fragen und Themenvorschläge an mmaradio@nonpg.de senden. Auch das wird ab und zu genutzt und darüber freue ich mich übrigens immer sehr. Also wer mir eine Freude machen möchte, schickt Fragen und Themenvorschläge an mmaradio@nonpg.de. Ihr könnt natürlich auch eure Fragen an Facebook oder also über Facebook an mich senden oder über Twitter oder natürlich in die Kommentarfelder der jeweiligen Posts schreiben und natürlich auch auf YouTube posten, gar keine Frage. Heute geht es natürlich, ich möchte sagen, fast ausschließlich um die Suspendierung von Nick Diaz. Ihr werdet es alle mitbekommen haben. Nick Diaz wurde für 5 Jahre suspendiert. Und ganz ehrlich, mir also brennt das wirklich schon die ganze Zeit unter den Nägeln. Ich möchte mich endlich dazu äußern, denn der Aufschrei im Netz war ja riesig. Alle Leute haben im Endeffekt mal das Maul aufgemacht, ich werde es heute tun, und haben sich in der Regel überrascht, erzürnt, geschockt gezeigt und wenig Verständnis für diese lange Sperre aufbringen können. Allen voran natürlich Ronda Rousey, die bei der UFC 193 PK gesagt hat, dass das einfach so nicht geht. Joe Rogan hat gesagt, dass sich die Nevada State Athletic Commission hier einfach auf Kosten eines Kämpfers profilieren möchte. Henry Cejudo hat bekannt gegeben, dass er nicht mehr in Nevada kämpfen will. Ja, er möchte nicht von einer Commission betreut werden, die, ich sag mal, so eine Willkürherrschaft betreibt. Also es gibt wirklich viele, viele Menschen, die sich einfach schockiert zeigen. Ich sehe es ein bisschen anders, ich sehe es ein bisschen differenzierter, denn ich glaube, man kann nicht einfach sagen, Nick Diaz wurde wegen Marihuana-Konsums für 5 Jahre gesperrt. Das ist viel vielschichtiger, dieses Thema, denn oder ich fange erstmal ganz vorne an, was eigentlich passiert ist. Vielleicht haben es die ein oder anderen ja nicht mitbekommen, ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber ich fasse einfach mal zusammen. Nick Diaz wurde am 31.01. bei UFC 183 dreimal getestet. Also das betrifft natürlich nicht nur einen Test für Marihuana, sondern es ist ein Dopingtest, da wird alles Mögliche abgecheckt. Von diesen 3 Tests fielen 2 negativ aus. Der erste und der dritte. Beim zweiten Test hat man einen erhöhten Wert im Bereich von Marihuana feststellen können. Ich glaube, er war 5 oder 6 Mal höher als der erlaubte Wert. Das ist aber eigentlich jetzt hier nur Makulatur. Also das ist jetzt gar nicht so wichtig, wie hoch der Wert eigentlich war. Das Hauptproblem bei dieser ganzen Sache ist, dass Nick Diaz dann jetzt mittlerweile zum 3. Mal positiv auf Marihuana getestet wurde. 2007 und 2012 wurde er ebenfalls positiv auf Marihuana getestet. Bei beiden Terminen musste er auch in Las Vegas vor der Nevada State Athletic Commission vorsprechen und musste versprechen, dass er das nicht mehr tut und sich an die Regeln hält. 2009, das muss man vielleicht auch noch sagen, sollte er auch mal getestet werden, hat sich dann aber mehr oder weniger davon geschlichen. Also es war damals nicht so, dass er abgehauen ist, er sollte zu einem Test erscheinen und erschien halt nicht, so muss man sagen. Also er ist nicht in Wanderlei Silva-Manier geflüchtet, sondern ist halt nicht bei diesem Test erschienen. Das muss man, glaube ich, auch noch mit berücksichtigen, wenn man diesen Fall richtig aufrollen möchte. Und ich komme eigentlich mehr oder weniger jetzt schon so zu meiner Ansicht. Also ich sehe es wirklich, ich kann es nachvollziehen, dass Nevada State sagt, nee, so geht es nun wirklich nicht. Wir können dich hier nicht dreimal vorsprechen lassen und jedes Mal sagen, Mensch, bitte halt dich an die Regeln. Beim nächsten Mal sperrt man dich wirklich dann mal so richtig. Ich meine, ich verstehe, dass viele sagen, 5 Jahre, einen Kämpfer für 5 Jahre zu suspendieren wegen Marihuana-Konsum, das ist unverhältnismäßig. Das sehe ich auch so. Ja, also ich bin pro Marihuana, ja, legalize it, sage ich jetzt einfach mal so. Aber, Leute, es sind halt die Regeln. Es steht halt so im Regelbuch, ob diese Regeln jetzt sinnvoll sind und nachvollziehbar für uns sind. Das steht auf einem ganz anderen Papier. Hier werden also schon zum ersten Mal werden Dinge vermischt, die man eigentlich nicht vermischen sollte. Prinzipiell geht es hier darum, dass in den Regeln einfach festgeschrieben ist, dass Kämpfer am Kampfabend einen so und so hohen Level von Marihuana, sage ich jetzt mal, im Blut haben dürfen. Wenn der höher ist, begehst du einen Regelverstoß. Ob der, wie gesagt, Sinn macht oder nicht, das müssen wir auf einer anderen, da müssen wir eine andere Diskussion drüber führen. Ja, jetzt hier haben wir halt den Fall, dass Nick Diaz es zum dritten Mal nicht geschafft hat, auf seinen Joint zu verzichten und sich da einen reingepfiffen hat. Man muss nämlich auch noch dazu sagen, es ist nicht so, dass die Kämpfer nie kiffen dürfen oder so. Also es gibt so die Faustregel, dass man sagt, 2 Wochen vor einem Kampf sollte man aufhören zu kiffen, dann bist du eigentlich relativ aus dem Schneider, was diese ganzen Dopingtests angeht. Denn auf Marihuana wird nicht im unangekündigten Test getestet. Also diese neuen Dopingtests, die testen zwar auch auf Marihuana, aber nur am Kampfabend, nicht einfach so, wenn sie so random erscheinen. Also die Kämpfer müssen nicht komplett auf Marihuana verzichten, lediglich 10 bis 14 Tage vor einem Kampf. Wer das nicht schafft, hat ein Problem aus meiner Sicht. Er hat einfach ein Problem. Nick Diaz hat nach dieser ganzen Anhörung der Presse erzählt, er ist der einzige wahre Kämpfer, der keine Steroide nimmt, sein ganzes Leben dreht sich nur ums Kämpfen. Wenn das wirklich so wäre, dann sollte es doch für ihn kein Problem sein, auf so einen scheiß Joint zu verzichten. Also wie gesagt, wir reden hier von 10 Tage vor dem Kampf. So lang darf er nichts kiffen. 10 Tage lang. Danach kann er sich wieder die Birne zudröhnen. Das schafft er nicht. Und zwar zum dritten Mal nicht. Und jetzt frage ich mich natürlich auch, was musst du ihm noch an Strafen androhen, damit das endlich mal bei ihm ankommt, dass er keinen Joint sich da reinpfeifen kann? Oder weiß der Kuckuck, ob er es da aus sonst wie zu sich nimmt per Cookie oder weiß der Teufel was? Also, ich glaube, man sollte das Ganze nicht so voreilig abhandeln mit, Mensch, das ist ja völlig absurd, den für 5 Jahre zu sperren. Ich glaube, es geht hier nur im zweiten Gedankengang um Marihuana und der erste Gedankengang bei der Nevada State Athletic Commission ist einfach, dass sich Nick Diaz nicht an die Regeln hält und sich auch respektlos der Commission gegenüber verhält, indem er zum dritten Mal innerhalb von 8 Jahren sich, wie gesagt, nicht an die vorgegebenen Regeln hält. Und er selber hat ja gesagt, an diesen Kampfabenden, an denen er nicht positiv getestet wurde, da wurde er einfach gar nicht getestet. Also das gab mal eine schöne Pressekonferenz, ich glaube, das war nach dem George St. Pierre Fight. Ich glaube, da hat man ihn gefragt, warum er beim letzten Mal nicht positiv getestet wurde, weil er davor irgendwie hat erzählt, ja, hier, ich kiff sowieso vor jedem Kampf und so. Und dann hat er gesagt, ja, da wurde ich halt gar nicht getestet, sonst wäre ich auch überführt worden. Also im Endeffekt gibt er das ja auch noch zu, dass er sich jedes Mal einen reinpfeift. Dann hat er auch mal erzählt, er hat einen Trick, wie er das Zeug immer relativ schnell rauskriegt und er gibt einen Fakt darauf, was die NAC von ihm da will. Die NSAC, so heißen sie ja. Also auch da macht er sich öffentlich über die Jungs lustig und die fühlen sich jetzt mehr oder weniger auch so ein bisschen ans Bein gepisst und sagen, okay, alles klar, wenn du denkst, du könntest uns ficken, dann ficken wir jetzt dich und zwar so richtig. Und ich sag's nochmal, es geht nur darum, dass er 10 Tage nicht kifft, dann würden wir hier kein Problem haben und er kriegt's nicht hin. Jetzt gibt's natürlich auch viele, die sagen, wie kann es denn sein, dass Leute für Steroidenkonsum nur für ein Jahr gesperrt werden? Also ihr kennt mich, glaube ich, mittlerweile. Ich bin ein absoluter Gegner von Doping und schon von Steroiden schon dreimal. Ich finde das auch völlig bekloppt, Testosteron und den ganzen Schwachsinn. Das ist für mich alles, also das macht für mich den Sport schlecht, das schadet dem Sport. Deswegen bin ich mit Sicherheit dafür, dass Leute, die dopen und Steroide zu sich nehmen, wirklich so hart wie möglich bestraft werden. Aber auch hier kann man die zwei Fälle nicht miteinander vergleichen. Anderson Silva zum Beispiel, der für ein Jahr gesperrt wurde und Steroide konsumiert hat, der wurde halt zum ersten Mal erwischt. Er wurde zum ersten Mal erwischt. Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, was passiert wäre, wenn Anderson Silva zum dritten Mal jetzt mit Steroiden erwischt worden wäre? Der wäre halt weg vom Fenster und mit Sicherheit wäre er länger als 5 Jahre weg vom Fenster. Also das kann man aus meiner Sicht nicht vergleichen, weil die Voraussetzungen andere sind. Wenn Nick Diaz jetzt zum ersten Mal Marihuana im Blut gehabt hätte und Anderson Silva zum ersten Mal Steroide genommen hätte und dann würden die Strafen so ausfallen, dann wäre ich auf eurer Seite. Also die Leute, die der Meinung sind, dass die Sperre absurd ist. Aber so geht es, glaube ich, nicht um Marihuana alleine. So geht es, glaube ich, hauptsächlich darum, dass sich Nick Diaz das Recht rausnimmt und sich über die Regeln über die Nevada State Athletic Commission Regeln hinwegsetzt. Ich glaube, das ist jetzt hier das Problem und der Marihuana-Konsum ist in der Hinsicht erstmal ein Nebenkriegsschauplatz. Und ich bin wirklich auf der Seite vieler, die sagen, hey, überall oder in vielen Staaten in den USA ist Marihuana-Konsum mittlerweile erlaubt. Da muss ein Umdenken stattfinden. Ja, bin ich absolut dafür. Ich persönlich hätte kein Problem damit, wenn die, weiß ich nicht, da eine riesen Bong irgendwie in der Umkleidekabine aufbauen und sich da einen durchpfeifen. Hätte ich, glaube ich, noch nicht mal ein Problem damit. Ich müsste es dann mal sehen, was das für eine Auswirkung auf die Kämpfe hat. Aber prinzipiell, ja, mach's halt. Aber solange das halt die Regeln sind, müssen wir uns dran halten, weil sonst könnte ja halt jeder kommen und sagen, ja gut, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich jetzt, weiß ich nicht, das und das so und so mache. Ja, es gibt ja zum Beispiel diese absurde Regel mit den 12 to 6 Elbows, dass die verboten sind, also die Schläge von oben direkt nach unten gezogen mit dem Ellbogen. Das ist ja auch eine absurde Regel, ja, und dennoch wäre es halt so, wenn John Jones jeden Gegner mit so einem 12-to-6 Elbow K.O. schlagen würde, wäre er nie Champion geworden, weil er wäre halt jedes Mal disqualifiziert worden. Und dennoch wäre er einer der größten Kämpfer aller Zeiten. Also, auf was ich hinaus will, ist, nur weil eine Regel aus unserer Sicht keinen Sinn macht oder aus Sicht des Kämpfers keinen Sinn macht, kann man nicht einfach sagen, gut, ich gebe halt einen Fakt drauf. Also es ist halt einfach eine Regel, an die du dich halten musst. So, dazu kommt, dass Nick Diaz auch unterschrieben hat. Also, es gibt im Vorfeld zu den Dopingtests ein Blatt, was die Kämpfer ausfüllen müssen. Und da muss halt der Kämpfer ankreuzen, ob er in den letzten 30 Tagen Drogen konsumiert hat. Und da hat Nick Diaz Nein angekreuzt. Es ist halt einfach, ja, er bescheißt halt hier. Und ein anderer bescheißt halt, ob er Steroide genommen hat. Aber unterm Strich können wir hier nicht mit zweierlei Maß messen. Regeln sind da, um sich daran zu halten. Da bin ich wieder bei diesem Punkt. Dann kommt natürlich dazu, dass Nick Diaz bei der Anhörung auch nie was gesagt hat. Also er stand da vor, es ist ja kein Richter, das sind ja mehr oder weniger so Abgeordnete oder ja, Commissioners halt, also wie kann man das am besten übersetzen? Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und die haben ihn halt zu diesem Fall befragt und er hat immer wieder gesagt, ja, er möchte nichts sagen, er macht von seinem Recht die Aussage zu verweigern Gebrauch. Und das ist natürlich, ich kann es verstehen, dass er so handelt. Mit Sicherheit wird sein Anwalt Lucas Middlebrook ihm das auch geraten haben. Aber unterm Strich hätte es ihm vielleicht geholfen, wenn er versucht hätte, vernünftig zu erklären, was da vorgefallen ist. Ich meine, er muss davon ausgehen, dass er sowieso eine auf den Deckel bekommt. Das dürfte klar sein. Und dann sich aber hinzustellen und mehr oder weniger Kommunikationsverweigerung zu begehen, das weiß ich nicht, ob das so sinnvoll in diesem Moment war. Aber damit kann ich auch leben. Also mir geht's halt darum, dass viele Leute völlig entrüstet darüber sind, dass Anderson Silva nur ein Jahr bei Steroidenkonsum bekommt und Nick Diaz jetzt 5 Jahre, weil er angeblich nur gekifft hat. Aber es ist halt mehr als nur das Kiffen. So sehe ich's. Gibt sonst noch wichtige Meldungen zu diesem Thema? Ja, eigentlich nicht. Natürlich, das muss man vielleicht noch sagen, natürlich hat jetzt der Anwalt von Nick Diaz, wie gesagt, Lucas Middlebrook heißt der gute Mann, Revision eingelegt und der Fall wird wohl vor Gericht gehen. Also das war ja jetzt kein Gericht, sondern das war ja mehr oder weniger nur so ein Ausschuss. Und ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt natürlich klagen möchte gegen die Nevada State Athletic Commission. Vielleicht sorgt das dafür, dass viele ja einfach überflüssige Regeln und auch Regeln, die man mal überarbeiten muss, zur Sprache kommen und dass selbst bei der Nevada State Athletic Commission jetzt mal ein gewisser Prozess in Gang gesetzt wird, der dazu führt, dass sie ihr Handeln, ihre Regeln überdenken. Denn da muss definitiv was passieren, gerade was die UFC, was MMA angeht. Es werden viele Regeln, die aus dem Boxen stammen, einfach übertragen auf die UFC. Das funktioniert nicht prinzipiell. Deswegen glaube ich schon, dass der ganze Laden auch mal einen Prozess durchlaufen muss, der Reformen anstößt. Und wie gesagt, das hauptsächlich in unserem Sport, MMA. Also da braucht es einfach eine Reformation, was die Regeln angeht, definitiv. Und ich glaube, dass dieser Vorfall dazu führen könnte, dass man sich nicht nur darüber Gedanken macht, ob bekiffte Kämpfer in der UFC kämpfen dürfen. Ich glaube, dass hier noch ganz andere Regeln und Richtlinien überdacht werden müssen. Und vielleicht ist das Positive, das dann letzten Endes hier rausfällt. Aber prinzipiell, ja, müssen wir wohl erstmal damit leben, dass Nick Diaz für 5 Jahre suspendiert wurde. Was dann am Ende dabei rauskommt, bleibt abzuwarten. Es könnte schon sein, dass vor einem Gericht da nochmal anders entschieden wird. Es gab ja in den USA jetzt erst den Fall mit Tom Brady, dem Quarterback der New England Patriots. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Da hieß es, er würde absichtlich ein bisschen Luft aus der Pille lassen, um besser werfen zu können oder ob die seine Jungs besser fangen können. Also auf jeden Fall irgendwie sowas. Und das ist verboten und er wurde dann von der NFL für 4 Spiele gesperrt und das Ganze wurde dann auch nochmal revidiert von einem richtigen Gericht und er wurde mehr oder weniger freigesprochen, beziehungsweise es wurde das Urteil gesprochen, dass man ihn nicht für 4 Spiele sperren darf. Und vielleicht passiert sowas ja jetzt auch mit der Nevada State Athletic Commission und ich würde es gut finden, wie gesagt, wenn da endlich mal was in Gang oder angestoßen wird, dass einfach so ein alter Laden einfach auch mal wachgerüttelt wird und sich mit neuen Gegebenheiten auseinandersetzen muss, weil, ja, Fakt ist eins, Marihuana findet in der breiten Masse immer mehr Verständnis und immer mehr Leute geben zu, dass sie kiffen. Immer mehr Leute sagen auch, dass sie damit eigentlich kein Problem haben. Es ist in vielen US-Staaten mittlerweile legal oder zumindest so weit toleriert, dass man sich jetzt nicht mehr in irgendwelchen dunklen Ecken zurückziehen muss und dafür bestraft wird. Und ich glaube, da muss einfach ein Umdenken stattfinden. Ob das dann der Fall ist, werden wir sehen. Aber ich verfolge diese Diskussion gerne. Ich wäre auch daran interessiert, wie ihr das seht. Also schreibt das ruhig in die Kommentare auf YouTube oder schickt mir einen Tweet auf Twitter. Ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, wenn meine Herangehensweise dazu naiv ist und ich vielleicht in der Hinsicht so ein bisschen mich öffnen müsste und nicht nur einfach nur sagen kann, ja, hier, das ist halt eine Regel, an die hast du dich zu halten. Und wenn du 3-mal zu blöde bist, 10 Tage vor deinem Kampf nicht zu kiffen, ja, dann hast du halt Pech gehabt. Aber das ist halt meine Ansicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie ein Mensch, wie ein erwachsener Mensch, das nicht hinbekommt, einfach 10 Tage vor einem Kampf nicht mehr zu kiffen und dann gibt's kein Problem. Und sich dann hinstellt und sagt, Mensch, das kann ich ja überhaupt nicht verstehen, wie sie mich jetzt nach dem 3. Mal für 5 Jahre sperren können. Ja, also, ja, damit muss man rechnen. Übrigens muss man vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen, der Commissioner Pat Lundwall, der ja auch da ansässig war bei dieser Anhörung, wollte sogar eine lebenslange Sperre für Nick Diaz. Ob das jetzt noch einen großen Unterschied macht, ist die zweite Frage. Aber ja, er wollte eigentlich eine lebenslange Sperre für Nick Diaz erwirken und das Ganze ging nicht durch. Nick Diaz hat danach auch noch so eine rührende Geschichte aus Highschool-Tagen erzählt, dass eine Freundin von ihm sich das Leben genommen hat und dass er überhaupt halt einfach ein hartes Leben hat und dass er diese MMA-Kämpfe als Ausweg für sich gefunden hat, um nicht illegal zu kämpfen. Alles verständlich und ich also ja, mir tut es auch mehr oder weniger im Herzen weh und das ist jetzt auch gar nicht hier so eine emotionale Scheiße, die ich jetzt sage, sondern ich finde es wirklich schade, dass diesem Kämpfer einfach die Möglichkeit genommen wird, weiterhin eine erfolgreiche Karriere zu bestreiten. Aber das muss er ja vorher wissen. Also das ist, Es gilt für mich auch nicht als Ausrede. Man darf nicht vergessen, diese Erlaubnis zu kämpfen, ja, das ist ein Privileg. Ja, also man bittet darum, dass man in Nevada legal kämpfen darf. Und das ist, wie gesagt, eine Erlaubnis, die einem erteilt wird. Es ist ein Privileg, das ist nicht jedem gegeben. Und und sie wollen natürlich da keine Chaoten und Verrückte da im Boxring oder sei es im Oktagon, das wollen sie halt verhindern. Und deswegen glaube ich ganz einfach, dass sie so hart durchgreifen bei Leuten, die nach dem dritten Mal nicht kapieren oder nach dem zweiten Mal nicht kapieren, dass sie hier nicht machen können, was sie wollen. Denn wer weiß, was beim nächsten Mal ist. Und man darf nicht vergessen, dass Nick Diaz nun wirklich kein Unschuldslamm ist. Es gab zuletzt diesen Brawl mit Khabib Nurmagomedov. Davor gab es schon Auseinandersetzungen, ich glaube, mit Paul Daly und mit es gab nochmal irgendeinen Fall, wo er sich mit einem Kämpfer geprügelt hat. Also es gab dann auch schon noch andere Ausrutscher von Nick Diaz. Und vielleicht ist das Resultat der gesammelten Vorfälle. Wie gesagt, schickt mir bitte eure Meinung zu diesem Thema. Am besten geht es, glaube ich, auf YouTube. Schreibt unter dem Video, was ihr von dieser Sperre haltet, was eure Meinung zum Thema Marihuana-Konsum ist. Ich weiß ja, ich habe es ja schon mal gesagt, ich weiß ja, dass der ein oder andere, der hier zuhört, auch selber kämpft. Das würde mich mal interessieren, ob ihr schon mal vollgedröhnt einen Kampf bestritten habt, wie das für euch war, was das für Auswirkungen hatte. Gerade in Jiu-Jitsu ist das ganz beliebt, dass man sich vorher erstmal einen durchzieht und dann auf die Matte geht. Also auch da würde mir wirklich gefallen, wenn ich ein paar Meinungen von euch bekommen könnte, ein paar Rückmeldungen, sei es auf Twitter, Facebook oder YouTube oder natürlich auf mmaradio.de. Ja, wir werden diesen Fall weiter verfolgen, da führt gar nichts dran vorbei. Und ich denke mal, da wird auch noch einiges nachkommen. So, jetzt noch drei Nachrichten, die am Rande stattfanden, denn wie gesagt, in den letzten Tagen gab es ja im Endeffekt kein anderes Thema mehr. Aber für uns Europäer gibt es noch eine wichtige Nachricht, denn die UFC kommt am 27.02. zurück nach London in diese O2 Arena. Und ich war da mal bei der WWE, ist eine tolle Arena. Wer also die Möglichkeit hat, am 27.02. nach London zu kommen, sollte diese Chance nutzen. Der Vorverkauf beginnt am 4.12., also nochmal, Vorverkauf startet am 4.12. Und es haben sich schon einige britische Kämpfer zu Wort gemeldet, die kämpfen wollen, natürlich allen voran Michael Bisping. Und ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, Michael Bisping in einem großen Kampf in London zu sehen, dann sollte man sich diese Chance nicht nehmen lassen. Also vielleicht hier kleiner Tipp, am 4.12. sichert euch eine Karte. Los bekommt ihr sie immer noch, wenn es dann doch nicht klappt. Aber ich glaube, das Event könnte ganz interessant werden. Dann gibt's noch eine Nachricht bezüglich Rory McDonald. Lange haben wir nichts mehr von ihm gehört. So langsam aber sicher befindet er sich wieder, im Aufbau, möchte ich mal sagen. Ihm geht's also langsam aber sicher besser. Und es wird so ein bisschen geguckt, auf wen könnte denn Rory McDonald als nächstes treffen. Und einer hat sich ja in den letzten Wochen immer wieder lautstark zu Wort gemeldet, nämlich Hector Lombard. Und der Kampf zwischen Rory McDonald und Hector Lombard wird mittlerweile konkreter. Es heißt, dass beide Anfang 2016 aufeinandertreffen könnten. Rory McDonald hat diesem Kampf mehr oder weniger mittlerweile zugestimmt. Er hätte auch Interesse an diesem Fight und aktuell laufen Gespräche zwischen beiden Seiten und der UFC. Und wie gesagt, angestrebt ist ein Kampftermin Anfang 2016. Sobald es da was Neues gibt, werde ich es euch natürlich erzählen. Und dann gibt's noch eine interessante Meldung, mal wieder aus dem Hause Belfort. Denn ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an UFC 187. Das war das Event. Chris Weidman traf auf Vitor Belfort und im Vorfeld gab es so eine kleine Unterstellung von Chris Weidman, dass Vitor Belfort immer noch Testosteron zu sich nehmen würde. Grund dafür war etwas hoher Testosteronwert von Vitor Belfort und Chris Weidman meinte dann, wie kann das sein, dass jemand, der eigentlich eine Testosterontherapie braucht, einen sehr hohen natürlichen Testosteronwert hat. Ihr werdet euch mit Sicherheit noch daran erinnern können. Jetzt schießt Vitor Belfort so ein bisschen zurück und sagt, mag sein, dass mein Wert etwas hoch war, allerdings halt nicht über dem Limit. Aber andersrum frage ich mich halt, warum dein Testosteronwert so verdächtig tief war. Denn man muss eins wissen, wenn man häufig Testosterontherapien zu sich nimmt, na, ich hoffe, das ist so richtig erklärt, dann dann absetzt vor seinem Kampf zum Beispiel, dann sinkt der Wert drastisch. Also der sinkt nicht auf ein normales Level, sondern er sinkt unter dieses Level. Und das unterstellt hier praktisch Vitor Belfort Chris Weidman, denn Chris Weidmans Level war sehr, sehr niedrig. Und es gibt solche Fälle, dass Leute, die häufig Testosterontherapien über sich ergehen lassen haben, wenn sie dann von diesen Therapien zurückgegangen sind oder sie abgesetzt haben, dann rutscht der Wert halt wirklich ganz, ganz ins Tiefe. Und ja, das ist die Unterstellung, die Vitor Belfort hier macht in Richtung Chris Weidman. Aber ich glaube, da werden wir von Chris Weidman in den nächsten Tagen wenig zu hören. Der hat ja momentan andere Probleme. Er ist ja wieder Vater geworden. Ganz niedliches Kind kann man auf Instagram in gefühlten 600 Bildern bewundern. So, das war's heute schon. Viel mehr gibt's nicht zu vermelden. Es sind ja gerade ruhige Tage. Von den Pressekonferenzen kann ich euch noch nicht allzu viel berichten. Es gab ja eine UFC 193 PK und es gab noch eine PK zu UFC Seoul. Die UFC Seoul PK habe ich mir zwar angeguckt, aber da sind nicht allzu viele Neuigkeiten rausgeplätschert. Die UFC 193 PK gucke ich mir morgen an. Vielleicht gibt es da dann noch nächste Woche was zu berichten. Ansonsten, ja, habe ich die Sendung wirklich nur für Nick Diaz heute gemacht, weil ich unbedingt meine Meinung dazu sagen wollte. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen interessiert. Und nochmal der Aufruf, schickt mir bitte, bitte eure Meinung zu diesem Thema, denn es würde mich wirklich mal interessieren, wie ihr das seht. So, wir hören uns nächste Woche wieder am Dienstag. Bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.